Chancengleichheit ist deshalb ein bescheuertes Wort, genau wie Chancengerechtigkeit. Es sind Begriffe, die zu verschleiern versuchen, wie weit entfernt wir sind von wirklicher Gleichheit und Gerechtigkeit. Eine Chance ist am Ende nämlich auch nur ein Almosen. Wer eine Chance geben kann, ist bereits mächtiger als derjenige, der die Chance erhält. Und wer eine Chance nicht nutzt, der gilt als Versager. Chancen sind Filter, bei denen diejenigen unten herausfallen, die nicht genug Kraft haben. Wer davon spricht, eine Chance bekommen zu haben, der sieht sich selbst als unwürdig an. Ich würde deshalb ganz bewusst und gegen das, was mir vermittelt wurde, nie im Leben sagen, dass ich die Chance bekommen habe, zu studieren. Oder dass ich die Chance bekommen habe, an eine Journalistenschule zu gehen. Ich habe das alles verdient, weil ich Talent hatte. Genauso wie ich es als Kind verdient habe, Geld vom Staat zu bekommen, weil ich sonst krepiert wäre. Wer anderen Menschen Chancen gibt, der ist in Wirklichkeit einfach nur zu feige, ihnen etwas Substanzielles zu geben. Einen Job, Geld, eine Perspektive, Zuneigung, Vertrauen. Wer Kindern aus armen Familien Chancen verspricht, der verspricht ihnen keinen Weg aus dem Leid, das ihr Leben ist, sondern lediglich einen Kampf, bei dem sie gewinnen oder wieder verlieren können.